Nein, solange eben alles gut und für den Orden vorteilhaft ging, schwiegen die Oberen. Und in diesem Falle heißt Schweigen doch gewiss zustimmen. Im Jahre 1762 richtete das Kapitel von Spalatro an den Senat von Venedig eine Eingabe, in der er sich bitter über Ränke und Gewalttätigkeiten der Jesuiten beklagt, die versuchen, alles an sich zu reißen. Außer dem schönen Gehalte, der ihnen aus der öffentlichen Schatzkammer zur Unterhaltung von zwei Missionaren gereicht wird, haben sie noch 2000 Dukaten erhascht, die ihnen durch ein Vermächtnis zugefallen sind. Auch der verstorbene Herr Erzbischof Bizza hat sie vor 6 Jahren mit einem anderen Legate von 8000 Zechinen bedacht. Sie besitzen überdies noch mehrere Häuser. Andere Häuser haben sie vermietet. Im Gebiete von Spalatro haben sie einige Grundstücke, noch ansehnlichere haben sie auf der Insel Brazza. Folglich ist es so weit gekommen, dass 3 oder 4 Fremde, also die Jesuiten, viel besser stehen als viele geistliche Gemeinden und besonders als das Kapitel von Spalatro, welches aus 60 Köpfen besteht und doch nichts mehr als 160 Zechinen Einkünfte hat. Lebret, Magazin 1, Seite 188. Im grellen Lichte erscheinen Geld und Habgier des Jesuitenordens bei Vorgängen in einer deutschen Stadt. Eine erbitterte, unabsehbare Fehde zwischen den Jesuiten und mehreren Orden war entbrannt, kurz nach der Eroberung Magdeburgs im Dreißigjährigen Kriege, weil dem Wortlaute des Restitutionsediktes zuwider Kirchen und Kirchengüter, die den Protestanten abgesprochen waren, nicht an die ehemaligen Besitzer, an eben diese Orden zurückgegeben, sondern von den rechtlich gar nicht in Betracht kommenden Jesuiten in Beschlag genommen wurden. Unter den Gewaltakten derselben hatten, wie die Benediktiner und Zisterzienser, auch die Prämonstratenser zu leiden gehabt. Sie sahen, wie jene sich bedeckten mit der Gunst des Kaisers, der aus den alten Klöstern am liebsten lauter Jesuitenkollegien, Jesuitenakademien und Seminarien zur besseren Ausrottung der Ketzerei gemacht haben würde. Siehe K. Wittig, Magdeburg als katholisches Marienburg, Historische Zeitschrift 1891, Band 66, Seite 60. Der jesuitische Erwerbssinn nahm oft solche Formen an, dass selbst Päpste einschritten. Urban der VIII. Verbietet in der Konstitution ex debito vom 22. Februar 1622 allen Ordensleuten, auch denen aus der Gesellschaft Jesu, das Handelstreiben. Clemens IX. Erneuert diese Konstitution Sollicitudo Pastoralis vom 17. Juni 1669 das Verbot, wiederum unter ausdrücklicher Hervorhebung der Religiosen aus der Gesellschaft Jesu. Er betont, dass viele aus dem genannten Orden, also auch aus der Gesellschaft Jesu, trotz der kirchlichen Gesetze Handel getrieben und sich unter Ausflüchten und Vorwänden den Bestimmungen Urbans des VIII. Entzogen hätten. Bemerkenswert ist, dass während hier die übrigen Orden nur im Allgemeinen, Bettelorden und Nicht-Bettelorden genannt werden, die Gesellschaft Jesu besonders und zwar im Ganzen 9-mal erwähnt wird. Auch 2 Prozesse der neueren Zeit lassen jesuitische Geldgier und jesuitische Schleichwege, die Gier zu befriedigen, in ganz den gleichen hässlichen Formen erscheinen wie früher. In den Tagen vom 13. bis 16. Mai 1864 fand vor dem Assisenhofe zu Brüssel der damals alle Welt erregende Prozess gegen Benedikt de Buc statt, der angeklagt war, den belgischen Jesuiten Loire mit dem Tode bedroht zu haben. Allein schon nach den ersten Verhandlungsstunden war nicht mehr Le Buc der Angeklagte, sondern die Jesuiten Loire, Hessels, Bossert, Franqueville saßen auf der Anklagebank. Sie wurden überführt, den im Jahre 1850 zu Antwerpen verstorbenen Millionär Wilhelm de Boy zur Abfassung eines Testaments veranlasst zu haben, das unter widerrechtlicher Übergehung armer Verwandter des de Boy, der de Bucs, und unter Einsetzung eines Scheinerben des dem Jesuitenorden ergebenen und dem Erblasser so gut wie gänzlich unbekannten Advokaten Valentins, den Millionennachlass den belgischen Jesuiten übermittelte. Der Angeklagte de Buc, der die Drohung aus Wut über seine ungerechte, von den Jesuiten veranlasste Enterbung ausgesprochen hatte, wurde freigesprochen und die anklagenden Jesuiten verließen als Erbschleicher gebrandmarkt den Schwurgerichtssaal. Vergleiche die Schrift Der Jesuitenprozess in Brüssel, Köln-Düsseldorf 1864. Ebenso ungünstig für den Jesuitenorden verlief ein im Juli 1890 zu Straubing in Bayern verhandelter Prozess. An ihn knüpfen sich persönliche Erinnerungen. Im Jahre 1881, während meines Aufenthaltes in Finanzrade, starb dort an Lungenentzündung mein Mitscholastiker, Frater Karl Ebenhöch. Er war während meiner Kandidatur in Exaten mein Schutzengel gewesen. So hatte ich mir denn Erlaubnis erwirkt, bei seiner Pflege behilflich zu sein. Ich wurde Zeuge seines schweren Todeskampfes und seines Sterbens. Wiederholt rief er in der letzten Stunde: »Mutter, das Geld! Mutter, das Geld!« Der Ausruf mutete mich so sonderbar und unheimlich an, dass ich dem Pater Rektor, dem Jesuiten Hermann Nix, meine Unruhe kundtat. Er beruhigte mich und erklärte alles mit unerklärlichen Fieberfantasien.